Born to Run, so heißt nicht nur eines der wichtigsten Alben von Bruce Springsteen. Jetzt haben wir ihn. So, zweiter Versuch. Born to Run heißt dieses Album und Born to Run heißt auch seine neue Biografie. Und da geht es nicht nur um die Musik, da geht es auch ganz viel um Politik, denn er ist ja auch eine politische Figur. Allerdings, dieser Mann, der jetzt also 67 kürzlich geworden ist, immer noch durch die ganze Welt tourt mit mehrstündigen Konzerten, seine Fans begeistern kann, offenbar über verschiedene Generationen hinweg. Und er steht hier immer auch für sowas wie ehrlicher weißer Rockarbeiter, der es irgendwie geschafft hat, aus kleinen, schwierigen Verhältnissen sich hochzuarbeiten. Also vielleicht auch irgendwie sowas wie für den amerikanischen Traum, dass man von ganz unten nach ganz oben kommen kann. Ein Mann jedenfalls, der sich ziemlich eindeutig auch politisch positioniert, der jetzt in einem Interview gesagt hat, dieser Donald Trump, das ist ein Idiot. Unser Land wird belagert durch einen Idioten. Die Situation sei tragisch, eine Tragödie für unsere Demokratie. Wir wollen reden mit Dietmar Schiller, er ist Politologe und Medienwissenschaftler, über den politischen Menschen und Sänger Bruce Springsteen, den Boss. Schönen guten Tag, Schiller. Guten Tag. A Change is Gonna Come, so heißt Ihr Buch über Popmusik und Politik. Und reden wir also über Bruce Springsteen, der also Hillary Clinton ziemlich eindeutig unterstützt, gegen Trump sich öffentlich äußert in klaren Worten. Aber welche politische Rolle spielt er eigentlich in der Öffentlichkeit? Wie stark wird er gehört? Er spielt vielleicht in diesem Wahlkampf nicht die ganz große politische Rolle, so hat er selbst gesagt. Er hat sich für Obama sehr eingesetzt und sein politisches richtig Coming Out kam 2004 für John Kerry. Da gab es auch die Vote for a Change Tour mit vielen anderen Künstlern zusammen. Er hält sich jetzt etwas zurück, aber er hat sich jetzt in einem aktuellen Interview dazu geäußert und ganz klar hat ihn als Deppen bezeichnet und als Gefahr für die USA und insofern sich auf die Seite der Demokraten geschlagen, was aber auch nicht so schwer ist in diesem Wahlkampf. Bei dieser Konstellation, ja. Aber irgendwie können offenbar auch beide Seiten was mit ihm anfangen. Auch Republikaner versuchen ihn ja immer wieder auch zu vereinnahmen. Allein schon durch Born in the USA, das auch bei republikanischen Wahlkampfveranstaltungen gespielt wurde, was er dann wieder verbieten wollte. Also beide politische Lager können was mit Bruce Springsteen anfangen. Warum? Warum? Die Frage ist gut. Sie ist auch vielleicht nicht so einfach zu beantworten, aber er ist vor allen Dingen ein Rockmusiker, der die Stadien füllen kann. Er hat super Songs geschrieben, die auch in die Beine gehen. Da vergisst man schnell, welche politischen Botschaften oder welche Botschaften er überhaupt in seinen Songs transportiert. Und da muss man genau hinhören. Und bei Born in the USA gibt es ja dieses große Problem, dass es ein sehr kritischer Song ist über einen Vietnamkrieg-Veteran, der zurückkehrt. Traumatisiert zurückkehrt. Und es gibt, manche Amerikaner hören daraus, I had a brother in Arkansas, I had a brother I can't stop. Die hören gar nicht genau hin, dass das ein Ort in Vietnam ist, den er da eigentlich besingt. Und stampfen halt und grölen eben den Refrain mit. Ja, es ist ja aber am Ende ja auch doch nur Rockmusik, ne? Born in the USA, das ist ein kurzer Refrain, das reicht ja auch. Es ist ja dann doch nur Musik. Es ist nur Musik, aber eben doch ein geniales Stück Musik. Und es ist im Grunde genommen so etwas geworden zu einer, ja, ich will nicht sagen zu einer inoffiziellen Hymne, das ist überzogen, aber eben es können sehr viele damit etwas anfangen und können sich damit identifizieren. Und die, sag ich mal, die Intellektuellen, möglicherweise die Demokraten, gucken sich dann den Text genauer an und sagen, okay, es sind da sehr kritische Töne drin, wir müssen uns damit auseinandersetzen. Das machen dann andere eben nicht. Born in the USA ist natürlich der große Klassiker, der eben politisch verstanden werden kann, politisch verstanden werden muss vermutlich auch. Haben Sie noch andere Beispiele für tatsächlich explizit politische Texte dieses Bruce Springsteen, wo man ihn erkennen kann als politischen Menschen? Also als politischen Menschen sehr wahrscheinlich in ganz vielen Songs, aber für mich eine der wichtigsten Platten ist The Ghost of Tom Joad aus dem Jahr, und jetzt muss ich überlegen, ich glaube Mitte der 80er, Mitte der 90er. Wir googeln das gleich. Wo er sich auf John Steinbeck bezieht und im Grunde genommen das Amerika in all seinen Rändern beschreibt. Und es ist das gesamte Werk ist durchzogen durch Figuren, die es im Grunde genommen nicht geschafft haben, in Amerika irgendwas zu reißen. Und er beschreibt die Situation der mexikanischen Migranten ebenso wie eben die im Grunde genommen durch ökonomische ökonomische Krisen an den Rand gespült werden. Also das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Album. Anders The River, wo er im Grunde genommen die Rezession der End-70er sehr gut beschreibt. Das Album ist 1980 erschienen und die jetzige Tour, die er jetzt auch durch die Lesetour unterbrochen hat, bezieht sich ja auf The River, die dann das 35. Jahr erlebt hat. Was hat ihn denn politisch geprägt? Ich denke, zwei bis drei Sachen. Also er ist ja relativ arm aufgewachsen in einem katholischen Umfeld. Er selbst schreibt in seiner Biografie, das ist knapp an der Bettelarmut vorbei. Er schläft im Bett seiner Großmutter. Der Vater ist sehr ungeduldig. Er zeigt ihm nicht, wie man Auto fährt, und all diese Sachen prägen ihn. Und im Grunde genommen bleibt ihm nichts anderes übrig, das selbst in die Hand zu nehmen. Und er durch das Lernen, dass es ihm nicht gut geht und vielen anderen nicht gut geht, und er die Kraft hat zu schreiben, wirklich gute Stories zu schreiben, wird er irgendwann politisch. Aber nicht im Sinne eines Pete Seeger, sondern er ist eben jemand, der Geschichten erzählen kann. Und durch die Geschichten wird es politisch. Das ist so in der zweiten Linie. Dadurch wird es auch so sozial, weil er hätte ja auch ganz knallhart ein Konservativer werden können und sagen, ich arbeite mich hoch, das ist der amerikanische Traum und den gehe ich. Das ist richtig, aber er hatte offensichtlich auch zugehört und viele Bekannte und Freunde, die ihm gesagt haben, lies mal Steinbeck, lies mal andere, und hat sich dadurch wirklich weiterentwickelt und ist dann eben erst zu diesem großartigen Songwriting geworden. Er selbst sagt ja, er sei ein mittelmäßiger Gitarrist, über den Gesang hat er sich nicht groß ausgelassen, er singt halt, aber er hat irgendwann gemerkt, dass er ein sehr guter Songschreiber ist und ist die ersten Platten sind, das sind ja Textkonvolute, die er da schreibt, das ist ja nicht leicht verdaulich und auch für einen Sänger sehr schwer, alles zu behalten. Ich weiß gar nicht, ob er so wütend zum Beispiel wirklich war über seine schwere Kindheit. Sein Vater hat ihn ja auch geschlagen, war Alkoholiker, und in dieser Autobiografie kann man offenbar lesen, das lese ich zumindest aus den Rezensionen, dass er sich irgendwie wieder versöhnen wollte auch mit seinem Vater, mit seiner Familie. Ne? Ich glaube, dass möglicherweise, es gibt ja immer zwei Seiten, es ist jetzt wirklich Auslegung, was dazu kommt. Ich glaube, er ist eben kein Spalter. Er versucht tatsächlich zu versöhnen, auszugleichen, auf andere Menschen zuzugehen. Auch gesellschaftlich und politisch? Auch gesellschaftlich natürlich. Ich glaube, sein großes Thema ist, dass die USA nicht auseinanderbricht. Und deswegen tritt er ja auch so unvermindert für die Menschenrechte und für Gleichberechtigung ein. Das ist absolut authentisch. Dietmar Schiller, Medienwissenschaftler, Autor des Buches A Change is Gonna Come, über Popmusik und Politik, über Bruce Springsteen als politischen Menschen, als politischen Musiker. Heute ist seine Autobiografie erschienen, überall auf der Welt, Born to Run. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren, Herr Schiller. Ja, hat Spaß gemacht. Dankeschön. Und jetzt geht es, glaube ich, nur um Sex, oder? Ja, Bruce Springsteen, dieser Name, der kann auch anders. I'm on Fire ist von seinem Album Born in the USA. Und das hat wirklich keinerlei politische Bedeutung, außer Sex und sexuelles Verlangen. Ist aber ja auch, vielleicht das ist auch manchmal Musik. Politisch, oder? Hören wir mal. Alles mal ist Politik. I'm on fire.